Gemeinsamen Kulturprogramm von HR2 und SR2, nun eine Sendung des Hörspiels. Goldberg, ein Dutzend Täuschungen von Maria Volk. In 12 Etüden, Goldberg-Variationen nicht nach den Klavierstücken Johann Sebastian Bachs, sondern nach dem imposanten Goldberg-Werksbesitzer Goldberg genannt, blättert Maria Volk ein ganzes Repertoire an Verwirrspielen auf, voller Doppeldeutigkeiten, Fallenstellereien, falschen Fährten und Spuren, die in überraschenden Lösungen enden. Der Regisseur Herbert Kapfer sagt zu dieser Hörspielproduktion: Es ist nicht einfach, die Texte von Maria Volk zu kategorisieren. Mir fiel als erster Begriff dazu ein weiblicher Surrealismus. Dann war mir sehr schnell klar, dieser Text bietet sich für eine Produktion an, bei der Musik eine wesentliche Rolle spielt. Und diese Musik hätte sich im Spannungsfeld von Pop und Avantgarde bewegen, Musik, die cool sein müsste und geeignet, größte Textmengen zu tragen bzw. wegzuschaffen. Das war die Vorgabe für Ulrich Bassange, der die Komposition schrieb. Goldberg, ein Dutzend Täuschungen. Hörspiel von Maria Volk. Komposition Ulrich Bassange. Regie Herbert Kapfer. Zwei Fehler. Maybe. Danke. And then I come in. Auf Schluss, wa? Einstellung. Okay, let's do it again. Kontakt. Once more. Kommunikation. Ich gehe im Moment an den Kolonnaden entlang. Vor uns, nah an den Kolonnaden, eine Person, die wild grimassiert. Wahrscheinlich tickt diese Person nicht ganz richtig. Inzwischen sind wir sehr nah herangekommen. Da, in diesem Moment taucht hinter einer der Kolonnadensäulen eine mir bisher verborgen gebliebene zweite Person auf. Und jetzt, wo der Bezug hergestellt ist, kommt mir das grimassierende Gesicht der ersten Person ganz normal vor. Hallo, hallo, hallo. Von Anfang an. Ja, ja. Konzentration. Dick. Der Goldberg-Variationen allein auf Goldberg gelastet. Zusätzlich zu der großen Bürde, die ihm als Goldberg-Werksbesitzer ohnehin schon auferlegt war. Goldberg-Variationen. Möglicherweise kann das auch erklären, warum die Goldberg-Variationen Goldberg-Variationen heißen. Gut möglich. Logisch, dass man sich, wenn man Goldberg heißt, für die Arithmetik der Goldberg-Variationen interessiert. So wie es logisch ist, dass einer, der Goldberg heißt, auch einen Goldberg besitzt. Einen Besitz, der ihn automatisch zum Herrn über eine unüberschaubare Anzahl von Minenarbeitern macht. Möglicherweise wussten die Minenarbeiter überhaupt nichts von den musikalischen Ambitionen ihres Herrn. Jedenfalls stieg er dadurch nicht in ihrem Ansehen. Ihnen dürfte dieser wunderbare, eutonisch anmutende Zustand, in den einen die Musik versetzen kann, völlig unbekannt gewesen sein. Dazu war die Minenbevölkerung viel zu weit davon entfernt, wo sie sogar freiwillig bereit war, ihre Tage und Nächte dort unten im Goldberg zu verbringen. Nur um ja nicht den Kontakt zum Gold zu verlieren, obwohl sie dort unten nicht einmal aufrecht stehen konnten. Sie schliefen auch unter Tage, damit ihnen keiner ihre Position und ihre Nähe zum Gold streitig machen konnte. Logisch, dass keiner, wenn er sich schlafen legte, seinen Arbeitskittel auszog und dass das nur vierteljährlich passierte, wenn auch die Schuhe und die Strumpfmasken, die den Goldstaub von den Atemwegen fernhalten sollten, ausgewechselt wurden. Logisch, dass alle nach einem Vierteljahr total lehmverkrustet waren und deshalb alle gleich aussahen. Commercial. Möglicherweise hat ihnen das kaum etwas ausgemacht. Möglicherweise bezogen sie sowieso ihr ganzes Selbstbewusstsein aus ihrem vertrauten Umgang mit dem Gold. Möglicherweise war ihnen das Wichtigste. Logisch, dass sich die Arbeiter bestens in den Minen auskannten. Dafür dürften sie von Goldberg so viel wie nichts gewusst haben. Sie haben ihn wahrscheinlich kaum je zu Gesicht bekommen. Sicher ist nur, dass Goldberg einmal im Jahr hinunter zu der Minenbelegschaft gestiegen ist. Es ist überliefert, dass er sich zu diesem Anlass jedes Mal seinen respekteinflößenden schweren Goldschutz umgebunden hat. Dessen Eindruck möglicherweise durch sein darunter imposant wippendes Geschlecht noch verstärkt wurde, sodass diese Auftritte die Arbeiter beträchtlich verwirrt haben dürften. Wahrscheinlich waren sie so beeindruckt, dass sie nicht mehr wussten, wie sie Goldberg anständig begegnen konnten. Sie wussten nicht mehr, ob sie ihm mit abgenommener Strumpfmaske ins Gesicht zu blicken hatten oder ob sie besser ohne Scheu seinem Geschlecht die nötige Referenz erweisen sollten. Trotz der Verwirrung, die bei diesen Visiten eintrat, muss doch der Goldschutz von Goldberg letzten Endes den bleibenderen Eindruck auf die Arbeiter gemacht haben. Logisch, dass die Minenbevölkerung ihre Existenz auf dieses Idol, diesen prächtigen, sehr schweren, kostbaren Goldschutz gegründet hatte. Möglicherweise war es allein dieses Bild, das die Minenmenschen bei der Stange hielt. Bei der Stange, die sie mit großem Eifer immer tiefer in die Stollen des Goldbergs hineintrieben. Ihr ganzes dunkles Streben muss nach dem Gold und dem Goldschutz hinorientiert gewesen sein. Sicherlich glaubten alle dort unten, dass sie durch ihre Ansiedlung im Berg den größten und lebendigsten Anteil an dem Gold hätten. Möglicherweise hat auch die Tatsache, dass an den Einstiegslöchern der Minen Wachen postiert waren, sie in ihrer falschen Annahme bestärkt, dass sie als Minenbelegschaft in einem so exklusiven Verhältnis zum Gold stünden, dass Goldberg sogar um ihren Schutz bekümmert war. Besonders überzeugte sie, wenn ein Wachposten einmal hinausschoss und dann von draußen als Antwort eine Kanonensalve zurückkam. Das muss wie Musik in ihren Ohren geklungen haben. Aber weiter dürfte ihr musikalischer Horizont nicht gereicht haben. Wahrscheinlich ist Goldbergs Frau auch eher unmusikalisch gewesen. Logisch, wo sie eher praktisch veranlagt war und möglicherweise überhaupt nichts für Goldbergs musikalisches Engagement übrig hatte. Möglicherweise hat Goldberg sie deshalb mit der vierteljährlichen Reinigung der Arbeitskittel betraut. Sicherlich war das ihr gegenüber auch ein großer Vertrauensbeweis. Möglicherweise hätte sich ein anderer auf ihrem Posten hemmungslos bereichert an dem Goldstaub, den die Waschmaschinen aus dem Gewebe der Kittel herauslösten. Glücklicherweise dürfte die Reinlichkeit unter den damaligen Verhältnissen selbst bei den größten Anstrengungen im immer nur eine gelblich-weiße geblieben sein, weil ein Rest Goldstaub sich hartnäckig in den Kitteln hielt. Das dürfte auch der Punkt gewesen sein, an dem die Rechnung der Minenbevölkerung immer aufging. Logisch, dass die Arbeiter davon ausgingen, dass der restliche Goldstaub ihnen gehörte und sie ihn also für sich beiseite schafften. Rhythmus. Auch logisch, dass die Taschentücher, die Goldberg irgendwann mal zusätzlich zu den Staubmasken eingeführt hatte, mit der Zeit verschwanden. Logischerweise sah die Minenbelegschaft den Goldstaub, den sie sich selbst aus der Nase schnaubte, als ihr Eigentum an. Dementsprechend hielten sie die Taschentücher in den meisten Fällen zurück, sodass Goldbergs Frau kaum je noch ein Taschentuch zur Reinigung zurückbekam. Goldbergs Frau dürfte von Anfang an gegen die Taschentücher gewesen sein. Sie dürfte den Missbrauch schon geahnt haben. Sie sah diesen Luxus von Anfang an nicht ein, so wie sie auch Goldbergs musikalischen Fimmel nie eingesehen hatte. Logisch, dass sie die wenigen Taschentücher, die ihr noch in die Hände kamen, für immer verschwinden ließ, damit sich niemand mehr in Zukunft am Goldstaub bereichern konnte. Goldbergs Frau hat sich von niemand etwas vormachen lassen. Auch Goldbergs musikalische Anwandlung hat sie völlig durchschaut. Das war für jeden klar, der sie sah, wie sie darauf reagierte, wenn Goldberg sie einmal zu sich ans Fenster heranwinkte. Wie er es des Öfteren tat, um ihr draußen die Vögel auf der Balustrade zu zeigen. Sie wollte gar nicht mehr zu ihm hinkommen. Logisch, wo er ihr immer nur die Musikalität der Vögel beweisen wollte. Und sie immer schon nach einem kurzen Blick hinaus sah, dass es wieder einmal nur wieder diese Vögel waren, die anstelle eines Schnabels dort einen Holzdübel stecken hatten. Logisch, dass sie sich verärgert von ihm abwandte. Logisch, dass die Vögel erschreckt aufflogen. Revolution. Ich war es, der als Erster rebelliert hat. Ich war der Erste, der sich die Strumpfmaske vom Kopf gerissen hat. Mir ist als Erster der unbewachte Ausgang aufgefallen. Ich bin als Erster dort hinausgekrochen. Vor mir hat das keiner gewagt. Lang ist mir keiner gefolgt. Lange Zeit bin ich draußen der Einzige gewesen. Erst viel später sind sie mir nachgekommen. Dann haben sie sich meinem Beispiel folgend die Strumpfmasken heruntergerissen und haben sich ausgelassen in die Wiese geschmissen. Es hat lange gedauert, bis alle meinem Beispiel gefolgt waren. Als allerletzter wurde ein Verletzter aus den Minen herausgetragen. Der Verletzte wurde von allen sofort besonders geliebt. Keiner war so wie er von Goldberg drangsaliert worden. Nur jemand wie ich kann das nachempfinden. Nur ich kann den Verletzten wieder gesund pflegen. Weil nur ich die Gräuel in Goldberg nicht vergessen kann. Weil alle außer mir sie schnell vergessen haben und deshalb gern wieder in den Goldberg zurückkehren. Außer mir haben alle vergessen. Außer mir sind keine mehr da. Außer mir sind ich ganz allein. Sind ich ganz und die Revolution verlassen. SR2 weiter. Ich schiebe die Videokassette in den Schlitz und auf dem Bildschirm erscheine ich, wie ich die Kassette in den Schlitz schiebe und auf dem etwas kleineren Bildschirm erscheine ich wiederum leicht verkleinert, wie ich die Videokassette in den Schlitz schiebe und auf einem noch etwas kleineren Bildschirm erscheine ich mir auf einem noch kleineren Bildschirm, auf dem ich eine Videokassette in den Schlitz schiebe. Keiner hat so wie ich die Erdzeitalter kommen und gehen gesehen, so dass mein Alter inzwischen von der Art ist, dass man damit längst die Altersgrenze überschritten hat und man sich automatisch und ohne Bedenken Beckett nennen darf, als den es mir dann auch schon wieder gut ansteht, Sonntag für Sonntag wie gewohnt, den Videoladen zu betreten, um in kurze Zeit später mit einem Schwung frischer Videokassetten unter dem Arm zu verlassen, was jedem ganz natürlich erscheinen muss in meinem Alter, dass man sich schon wieder für die Prähistorie interessiert, wo man selbst doch nur noch als ein kläglich inkarnierter paläontologischer Schädelfund angesehen werden kann, auf dessen Oberfläche die Dramatik, mit der in Jahrmillionen die Kontinente zu einer Schale zusammengewachsen sind, noch in Spuren zu erkennen ist, an den kleinzackigen Nähten über den ganzen Schädel, die aber mit dem Alter immer mehr sich zermürben und verschleifen, so dass es mir auch nichts mehr ausmacht, jetzt in meinem hohen Alter ein Fenster in meinen Schädel zu brechen, damit ich ohne Mühe hinunter auf die Straße sehen kann und auf die Autodächer, auf denen der Schnee liegen zu bleiben beginnt, so dass die Autos bald vollends eingeschneit sind und sich auf diese Weise eine neue Eiszeit ankündigt mit ununterbrochenen Schneefällen, bis die Erde mit Schnee gepanzert ist und nur noch Menschen wie ich übrig bleiben, die Instinkt sicher noch einmal, bevor es dafür zu spät ist, ihre Schutzlöcher verlassen und es miteinander treiben, damit der Fortbestand der Art gewährleistet ist, sodass die wenigen übrig gebliebenen Frauen entsprechend von den Männern hergenommen werden, sodass sie am Ende keinen Fetzen mehr am Leib haben, was sie aber erst merken, wenn sie schon auf dem Weg zurück zu ihren Schutzlöchern sind, in denen auch in den meisten Fällen eine zweite Garnitur, Filzrock und Filzjacke, auf einem Haken auf sie wartet, welche dann möglicherweise gar nicht mehr benötigt wird, weil der Schnee in diesem Moment aufgehört hat, um die Erdkugel zu wehen, und gleich macht sich ein ganz anderes Erdzeitalter bemerkbar, weil, wie ich sehen kann, der Schnee in den höheren Regionen zu schmelzen beginnt, und schon treten die Kurven der Erde wieder deutlich hervor, wogegen ich selbst als alter Mann beileibe nichts habe und ich sie mir gern zu Gemüt führe und überhaupt das ganze dazugehörige Zeitalter, wo sich riesige Becken mit Schmelzwasser füllen, dass sie sich unter der Last immer tiefer in die Erde einsenken, bis die Erde zur Gänze abgetrocknet ist, und damit der Pollenflug einsetzen kann, der an keinen durch Wettergeschehen begrenzten Himmel mehr stößt und deshalb als ein großer Teppich wieder zurück auf die Erde und auch auf das Wasser fällt, wo die Pollen den Fischen zum Fraß dienen, bis sie genug davon haben und die Menschen sie sich holen kommen und sie sich geräuchert auf ihre Teller legen, von denen die Fische im letzten Moment herunterschnellen, um sich auf dem Weg zum Boden in das offene Maul eines anderen Fisches zu retten, weil sich der rettende Ozean schon zu weit zurückgezogen hat und jetzt schon riesige Flächen des Ozeanbodens zum Vorschein kommen und damit Tausende von Hunnengräbern aus einem trockeneren Erdzeitalter, welches mir zu meinem Erstaunen noch fremd gewesen ist, vom Ozean freigegeben werden, sodass überall an den Stränden Schätze gefunden werden, paläontologische Schädel und goldene Steine, deren Oberflächen Krakelee sich ähnelt, daneben noch gültige Flugtickets und Bündel grüner Dollarnoten, die mir in meinem hohen Alter wieder einmal klar machen, dass sich auf dieser Erde auch die Erdzeitalter immer wieder wiederholen werden und dass ich deshalb von den neuen Videos mir kaum etwas Neues erwarten kann. Und dann habe ich sie bis auf das letzte Band alle durchgesehen und dann kommt auch schon der nächste Sonntag und dann finde ich oben in den Bergen die versteinerte Kopfhaut eines Elefanten, der in dem engen Felsdurchlass stecken geblieben sein muss. Und ich hebe sie auf und dann hängen auch noch die zwei riesigen versteinerten Ohren mit daran und ich trage sie über den Arm baumelnd ins Tal, wo ich soeben mit einem frischen Schwung Videokassetten unter dem Arm aus dem Videoladen komme. Aus einer Grundrechenart. Welches Beispiel nehmen wir? Sagen wir 7 weniger 4. Gut, sagen wir 7 weniger 4. Arithmetik? 7 weniger 4 ist gleich 3. Gut, 7 weniger 4 ist gleich 3. Stimmt was nicht? Doch. Stimmt alles. Das lässt sich überprüfen. Again? Nicht nötig. Jemand könnte sich fragen, wie wir darauf gekommen sind. Das ist ganz einfach. Wie ganz einfach? So einfach es eben geht. Ich stelle mir eine 7 vor und ziehe von ihr eine vorgestellte 4 ab. Wie? Denkst du dir nicht auch erst vorn und hinten bei der 7 die Verpackung weg? Sodass du bei unserer Rechenoperation nur den 5er-Inhalt der 7 zu berücksichtigen hast und von unserem Subtrahenden 4 nur den 2er-Inhalt nach Abzug der Verpackung? Warum? Warum sollte ich das? Eine 7 ist eine 7 und eine 4 eine 4. Könnte es nicht sein, dass bei einer 7 in Wirklichkeit nur ihr 5er-Inhalt gemeint ist und bei einer 4 nur ihr 2er-Inhalt? Wie kommst du denn auf die Idee? Wo hast du das denn her? Ja, ja. Ist doch egal. Hauptsache, das Ergebnis ist das gleiche. Wenn ich 7 weniger 4 rechne, dann rechne ich in Wirklichkeit 5 weniger 2 und dann komme ich wie du auf 3. Also stimmt auch meine Art zu rechnen. Du vergisst, dass du gemäß deiner Art zu rechnen auch noch von deinem Rechenergebnis die Verpackung abziehen müsstest. Und dann stimmt dein Ergebnis nicht mehr mit meinem überein. Stimmt auch wieder. stimmt also nicht. Einleitung erklärte Charles aus seiner heutigen Sicht die Menschen pauschal für überholt, weil sie in ihrer Schwerfälligkeit mit der rasanten Entwicklung nicht mehr mithalten könnten. Darwiner unterstützte Charles in seiner Beurteilung der Lage. Auch sie attestierte den Menschen und der Menschheitsgeschichte unverzeihliche Trägheit und ökonomische Fehlwirtschaft. Wie er sah auch sie schon in der Konzeption den Fehler. Dass jeder neu hinzukommende Mensch noch einmal ganz von vorn anfangen müsste und jeder also noch einmal die ganze Weltgeschichte zu absolvieren hätte, war auch für sie ein Unding. Charles machte in diesem Zusammenhang einen Vorschlag, der große Resonanz fand. Er schlug vor, diesem Problem durch massenhafte Implantierung von Kompaktwissenskassetten abzuhelfen. Charles, so wurde deutlich, versprach sich davon eine sofortige Wirkung, dass nämlich die Kinder über Nacht auf den letzten Stand der Weltgeschichte gebracht würden, sodass sie in Zukunft doch noch mit den Computern Schritt halten könnten, wenn schon, realistisch gesehen, kein Vorsprung mehr herauszuholen war. Darwiner war trotzdem nicht so optimistisch. Sie wies vor allem auf das schwer lastende, nicht abschüttelbare Erbe der Menschen hin, das sie stark in ihrer Weiterentwicklung hemmen würde, sodass allein schon dadurch für sie der Wettkampf zwischen Mensch und Computer ein ungleicher und damit gegen den Menschen entschiedener war. Auch Charles schien sich in seinen Ausführungen darüber klar zu sein, dass es jetzt in dieser Lage vorrangig gelingen musste, die Menschen behindernden atavistischen Veranlagungen unter Kontrolle zu bekommen, weil auch er sonst für die Zukunft endgültig schwarz sah. Ein Mensch, der mehr als sein halbes Leben dazu bräuchte, um überhaupt den Anschluss an das gerade aktuelle Wissen zu bekommen, war für Charles nicht mehr weiter diskutabel. Auch Darwiner wurde ungeduldig. Auch ihr ging alles zu langsam. Daher war sie auch sofort für die Idee zu gewinnen, bei der weiteren Entwicklung der Menschen gezielt und gehäuft Evolutionssprünge einzubauen. Sie war sich der Risiken dabei bewusst. Gleichzeitig schien es ihr die letzte Möglichkeit zu sein, die menschliche Entwicklung zu beschleunigen. Sie vergaß auch nicht, darauf hinzuweisen, dass erfahrungsgemäß dann doch jede Entwicklung wieder ihre Zeit bräuchte. Und sie rief deshalb allen noch einmal in Erinnerung, wie viel Zeit die menschliche Kreatur allein dafür gebraucht hätte, um sich vom Erdboden weg dem Himmel entgegenzubringen. Charles gab weiter zu bedenken, dass jeder dieser einzelnen Fortschritte im Nachhinein häufig wieder stark zurückgenommen würde. So würde die Schwerkraft auch an der soeben neu nach oben gestrafften Bauchmuskulatur mit der Zeit wieder ihre Angriffspunkte finden, sodass der ganze Effekt dieses Aufrichtungsprozesses durch die Hängebäuche wieder in Frage gestellt wäre. Darwiner schien aber darauf zu beharren, dass die Aufrichtung der Menschen ein grundsätzlicher und großer Schritt gewesen ist. Und sie stellte diesen Schritt noch einmal als das größte Wagnis der Menschen dar, sich dem Himmel ausgesetzt zu haben. Charles schloss sich dem an und verwies in diesem Zusammenhang auf etwaige nachteilige Folgen, die sich aus zu schnellen Entwicklungen ergeben würden. Er sprach von der überall zu beobachtenden Orientierungslosigkeit, die gerade ein Produkt des zu schnellen Herauswachsens aus alten Zusammenhängen wäre. Er führte Beispiele von Kindern an, die das bisher gültige Schema des mütterlichen Gesichts nicht mehr erkannt hätten und die inzwischen sogar weiße oder orangefarbene Glasknöpfe, die an Blusen wackelten, als die zustimmenden Augen ihrer Mütter ansahen. Darwiner, die Erfahrungen in ähnlicher Richtung gemacht hatte, berichtete von zu schnell über sich selbst hinausgewachsenen Müttern, die in ihrer großartigen Verwirrung Affenbabys großgezogen hätten, ohne später dann über die nur sehr spärlichen Ergebnisse ihrer Erziehungsbemühungen frustriert oder beunruhigt gewesen zu sein. Charles vergaß trotz der vielen negativen Entwicklungen nicht, auch auf die Menschen hinzuweisen, bei denen die beschleunigte Evolution doch gelungen zu sein schien. Diese Menschen hätten sich anfangs so rasant entwickelt, dass sie mit den besten Bremsen auf dem Markt nicht hätten abgebremst werden können, sodass diese Menschen mit ihren Füßen mitbremsen mussten, um zum Stehen zu kommen. Für Charles war deren höherer Puls auf die größere Beanspruchung der Füße zurückzuführen. Er erklärte auch, dass die erhöhte Herztätigkeit bisher keine krankmachenden Wirkungen gezeigt hätte. Davina teilte mit Charles die Meinung, dass sich die Menschen auf die Dauer an die erhöhte Herzfrequenz gewöhnen würden. Sie glaubte, dass die Solidaritätsrufe aus den Massentierhaltungen dafür ein gutes Beispiel wären. Charles schien diese Herzkomplikationen gern in Kauf zu nehmen, wenn es dadurch nur gelang, dass der Mensch weiter mit dem Computer in Konkurrenz treten könnte. Er unterstrich hiermit noch einmal das vorrangigste Ziel der Evolution in unserer Zeit, nachdem ein anderes, wie er weiter begann auszuführen, für ihn endgültig gescheitert war. Er bekannte, dass er vergeblich darauf gewartet hätte, dass sich der Mensch im Lauf seiner Entwicklung so weit vergeistigen würde, dass er keinen Körper mehr benötigte. Auch Davina war darüber enttäuscht und konnte auch selbst nur schwer glauben, dass dem Menschen trotz der stark an ihnen schleifenden Kulturarbeit der Körper immer noch als ein durch und durch materialisierter geblieben war. Auch ihr erschien der Körper wie ein Relikt aus alten Zeiten, wo man noch nichts von Computern wusste und die Menschen noch nicht deren Maßstäben entsprechen mussten. Charles ließ am Ende immer deutlicher durchblicken, dass er den Menschen in der weiteren Entwicklung gegenüber den Computern kaum mehr eine Chance einräumte. Auch Davina schien den Wettlauf für gelaufen zu halten. Auch sie gelangte abschließend zu der Überzeugung, dass inzwischen selbst eine aufgezogene und vor sich hin tuckernde China-Blechente, die sich selbst dabei ins Gefieder hackte, auf einem höheren Niveau anzusiedeln wäre als das althergebrachte natürliche Entenpaar mit seiner überholten Konzeption der Gegengeschlechtlichkeit, die sich nicht bewährt hätte, da dabei nichts anderes herausgekommen wäre, als dass die beiden Tiere versucht hätten, sich gegenseitig zu besteigen und einander abzuwerfen, sodass die Flüssigkeit des Enterichs am Ende nutzlos in die braun gewordene Wiese abfließen müsste. Charles schien am Ende der Frau die Schuld für die ungünstigen evolutionären Entwicklungen geben zu wollen. Er glaubte, dass die Frauen durch ihre traditionelle und körperbetonte Art den Fortschritt behinderten, weil es auch schließlich die Frauen wären, die die Männer immer noch mit weit geöffneten Armen und mit einem weit geöffneten und vor ihrem Körper hingehaltenen und mit rotem Samt ausgeschlagenen Karton in der Nacht empfangen würden. Besonders empörend fand es Charles, dass die Frauen für diesen Zweck die Originalverpackungen der Computer benutzten und damit ihr Desinteresse am Fortschritt verrieten und ihr Interesse am Untergang. Am Freitag, an meinem freien Tag, laufe ich wie alle ins Kaufhaus. Besitzverhältnisse. Weil ich wie alle ins Kaufhaus laufe, ist an Freitagen, wo alle frei haben, das Kassenpersonal überlastet. Weil dann die Kassen nicht mehr besetzt sind, ist das Kaufhaus zur Plünderung freigegeben. Weil jetzt alle Waren nichts mehr kosten, stürzen alle, die in der Schlange vor den Kassen gestanden haben, in die Verkaufsräume zurück. Weil ich wie die anderen so viel wie möglich an Wert einheimsen will, wähle auch ich nur die teuerste Ware aus, die sonst in Vitrinen eingesperrt ist. Weil alle sich nur noch für das Teuerste interessieren, ist die Kleiderabteilung sofort leer geplündert. Und weil die Stoffballen in der Stoffabteilung zu schwer sind, nimmt sie niemand mit. Und weil ich schnell genug bin, erreiche ich noch rechtzeitig die Dessous-Abteilung. Weil zeitraubende Anproben dort aus Hygienegründen nicht gestattet sind, ist auch hier in Kürze alles leergeräumt. ist auch hier in Kürze alles leergeräumt. Weil in der Badezimmerartikelabteilung noch Frottetücher in allen Regenbogenfarben über die schwenkbaren Chromstangen hängen und weil kleine Jungs sich im dichten Gedränge zwischen den Chromstangen an den Ärschen der Frauen reiben. Und weil kleine Jungs sich im dichten Gedränge. Und weil niemand mehr weiß, was zu wem gehört in diesem Gedränge, ist dort alles erlaubt. Was zu wem gehört in diesem Gedränge, ist dort alles erlaubt. Man muss nur darauf achten, dass man rechtzeitig das Kaufhaus mit seiner Beute verlässt. Weil das Kaufhaus jederzeit überstürzt geschlossen werden könnte. Wettbewerb. So erfahre hiermit, was du zu erfahren hast, Sohn, wie es von der Natur aus eingerichtet ist und welche Rolle dir von ihr zugedacht ist, jetzt wo du reif genug bist, diese Rolle auch zu übernehmen. So wisse, dass dir wie vielen anderen die Rolle des Liebhabers zugedacht ist. Doch merke dir, dass diese Rolle von Natur aus immer doppelt besetzt ist. Präge dir das ein, Sohn, damit du dies nie vergisst, damit du nicht von Anfang an ohne Chance dastehst. So lerne sie kennen, die Natur, wie sie ist und dass sie gerade in den Brunftzeiten die Rolle des Liebhabers doppelt besetzt, um sich abzusichern, weil sie sich Ausfälle nicht leisten kann und deshalb Ersatz immer bereitsteht. So bedenke, wann immer du dich in deiner Rolle als Liebhaber zu stark erschöpft hast und dich vom Platz wegschleppen willst, dass dann ein anderer immer gleich zur Stelle sein wird, der nur darauf gewartet hat, für dich die Sache in die Hand zu nehmen und dich so zu ersetzen. Auch musst du gerade in der Brunftzeit darauf gefasst sein, dass du von Anfang an zusammen mit deinem Konkurrenten, den dir die Natur beigestellt hat, auftreten musst. So wisse dann, Sohn, dass dies erst wirklich die Situation ist, in der du dich bewähren musst und dass dies die Situation sein wird, die sich oftmals in deinem Leben einstellen wird. Merke dir das und nehme die Herausforderung an. Lerne viel. Und lerne dann speziell deinen Konkurrenten, wann immer es dir nur möglich ist, in ein Rededuell zu zwingen, weil das die harmloseste Sorte Duell ist, die es gibt, bei der es sogar der Frau gestattet ist, sich persönlich zwischen die Duellierenden zu werfen, was ganz in deinem Sinne sein muss, wenn du nicht willst, dass ihr euch für die Frau die Köpfe blutig schlagen müsst. Überlasse die Entscheidung also besser der Frau und warte ab, welche Argumentationsart in diesem Rededuell sie den Vorzug gibt. Doch musst du auch wissen, dass diese Methode nicht bei allen Frauen angewendet werden kann, weil viele sich von geistigen Leistungen nicht blenden lassen. Erkenne in so einem Fall rechtzeitig, dass du dich auf eine andere List verlegen musst. So versuche es zum Beispiel damit, dass du in einem unaufmerksamen Moment deines Mitbewerbes der von euch beiden gleichzeitig ausgewählten Frau deinen Arm um die Schultern legst. Wisse, Sohn, dass gerade diese einfachen Gesten oft von größtem Effekt sind. Und merke dir vor allem, Sohn, dass Zurückhaltung in dieser Angelegenheit völlig fehl am Platz ist. Freilich musst du auch immer damit rechnen, dass dein Konkurrent versuchen wird, dich im Gegenzug zu überlisten. Dagegen musst du gewappnet sein. Aber gib Acht, dass du nicht wirklich einen Schild benutzt, weil dein Konkurrent diesen listigerweise als einen Spiegel für sich benutzen könnte, der es ihm ermöglicht, durch dich hindurchblickend mit der Frau in seinem Rücken in Verbindung zu treten. Nur mit der größten Umsicht wird es dir gelingen, die auserwählte Frau so an dich zu binden, dass der Mitbewerber faktisch ausgeschaltet ist. Wisse auch, dass für die Frau am meisten die Nähe zählt, in der es dir gelingt, dich zu ihr zu stellen. Wer von euch beiden Konkurrenten es eher wagt, in ihre nächste Nähe einzudringen, der hat praktisch den Kampf schon für sich entschieden. Merke dir also, wie wichtig für dein Fortkommen eine gute Platzierung ist. Doch selbst wenn du dann deinem Ziel schon sehr nah bist, selbst dann musst du noch auf alles gefasst sein, denn wisse, die Frauen sind wechselmütig und dir darin überlegen. So kann es dir, selbst wenn ihr schon eng umschlungen das gemeinsame Tritt- und Schrittbrettchen bestiegen habt und ihr darauf dem zukünftigen Heim zusteuert, vor dem ihr vom Hauspersonal empfangen werdet, selbst dann kann es dir passieren, dass die Braut von dem gemeinsamen Tritt- und Schrittbrettchen abspringt. dann wird es nötig, dass du die Psyche der Frau endlich kennenlernst. Dann musst du lernen, dich in ihre Lage als eine von Natur aus doppelt Umworbene zu versetzen. Dann wirst du dir besser vorstellen können, dass deine Auserwählten in dem Moment, wo ihr gemeinsam vor dem Haus vorfahrt, das eindringliche Bild deines Konkurrenten vor Augen tritt, wie er sich völlig abgekämpft zu seinem unwirtlichen Haus zurückschleppt und dass dieses Bild imstande ist, sie so stark anzurühren, dass sie auf der Stelle vom Brettchen abspringt und zu dem unterlegenen Konkurrenten hinlaufen will, um ihn zu trösten. Sollte dir so etwas passieren, so musst du dir nicht selbst die Schuld daran geben, denn das ist dann der Natur zuzuschreiben, die die Rolle des Liebhabers doppelt besetzt hat. Grundsätzlich aber musst du wissen, und das solltest du bei all den Anstrengungen, die du als Liebhaber auf dich nimmst, nie aus dem Auge verlieren, dass nicht du dir die Frau aussuchst, sondern die Frau dich, weil es ihr als Frau daran gelegen sein muss, für sich das prächtigste Exemplar Mann zu ergattern, weil sie an die Zukunft denken muss, in der sie selbst ganz nach dem Erscheinungsbild ihres Gatten taxiert wird. Und wisse, dass die Frau genau weiß, dass sie nur dann hochgeachtet sein wird und genügend Verehrer haben wird, wenn ihr Gatte von Respekt einflößender Gestalt ist. Um dir deshalb große Enttäuschungen zu ersparen, lerne rechtzeitig, dich realistisch einzuschätzen, damit du immer weißt, gegen welchen Konkurrenten du auch eine Chance hast. Um dich jedoch der Frau gewachsen zu zeigen, ist es wichtig, dass du dich nicht von ihr einfach wieder wegschicken lässt, wie schon viele vor dir, die zurück unter die nächste Wolkendecke gekrochen sind, die sich vor ihnen aufgetan hat. Harre vor ihr aus und erscheine unerbittlich und lasse sie nicht mehr los und halte sie fest und lege sie dir auf der nächsten Wolkendecke zurecht, sodass sie wenigstens nachträglich wie auch der Maler dieser Wolkendecke mit der neuen Figuration auf seiner Himmelfahrt oder seinem Höllensturz einverstanden sein wird. Seine Lieder sind kritisch-politisch. Es ist jetzt 18.34 Uhr. Gleichheit? Wie im selben Moment Goldbergs Lieder schwer werden, wie er einnimmt. Danach wieder Musik. Es ist inzwischen 18.35 Uhr geworden. Wie es dann auch Zeit für Goldbergs Kinder wird und sie unverzüglich vom Kindermädchen zum Abendessen hereingerufen werden müssen. Wie dort unten auf der Straße die Kinder üblicherweise und automatisch lernen, es mit sich selbst und automatisch auch mit ihrer Langeweile auszuhalten. I loved it actually. Wie schnell Goldbergs Kinder auch immer wachsen, ihr Wachstum unterstreicht nur permanent ihre Gleichheit untereinander. Und wie sich folgerichtig dann auch jedes einzelne seiner Kinder im Lauf des Heranwachsens auf geheimnisvolle Weise gleich, also sich selbst treu bleibt. Wie schon Goldberg in jungen Jahren, so bedienen sich auch seine Kinder gegenüber ihrem Kindermädchen wieder des gleichen Tricks, um dieses auf Abstand zu halten. Sie drohen dem Kindermädchen, wenn es versucht, sich ihnen auch nur einen Schritt weiter zu nähern, damit die Trompete im Badewasser und die Tortenstücke im Aquarium zu versenken. Obwohl ihre Stimmen dem Alter nach noch nicht umgebrochen sein können, kann man gerade bei den Auseinandersetzungen mit dem Kindermädchen schon den herrischen Ton, den sie naturgemäß und ganz selbstverständlich von Goldberg übernommen haben, heraushören. Seine Lieder sind kritisch-politisch, kritisch-politisch. Freilich gibt es neben den Dingen, die immer gleich geblieben sind und die sich tradiert haben, auch Dinge, die sich im Lauf der Jahre verändert haben. So kann man beobachten, dass Goldberg insgesamt im Lauf der Jahre abgebrühter geworden ist. Sein Gaumen ist davon in besonderer Weise betroffen. Dagegen sind seine Fingerkuppen erstaunlich empfindsam geblieben. Überhaupt erinnern seine Hände noch entfernt an Kinderhände. Es wäre vorstellbar, dass es gerade diese Gleichzeitigkeit von vielen Ungleichzeitigkeiten innerhalb einer Person und speziell der Goldbergs ist, die ihn in die Lage versetzt, schrankenlos zwischen den verschiedenen in ihm ausgeformten Zeit- und Bewusstseinsebenen hin und her zu wechseln. Durch das Wandern durch diese so eng benachbarten Schichten gewinnt Goldberg eine Geläufigkeit im Umgang mit sich selbst, die sich seinen Kindern als Geschlossenheit und Verbindlichkeit präsentiert, die es ihnen leicht macht, in Goldberg Tag für Tag die Person wiederzuerkennen, die sie schon immer gekannt haben. Wie also durch den permanenten Kontakt zu den eigenen inneren Schichten eine hohe Reproduktionsgenauigkeit, also die Kontinuität der Person, gewährleistet ist. Und jetzt wieder Musik, es ist gerade 19 Uhr geworden. Wie sich aber alle diese inneren Schichten zusammengenommen und gerade auch bei ihrem Durchwandern zu einem Bewusstseinsstrom formieren, der dann an jeder beliebigen Stelle angehalten werden kann, um, wie es oft passiert, ein einzelnes Erinnerungsfeld aus der Tiefe herauszuholen. Die anderen Felder bleiben dabei unaktiviert im Strom zurück und bleiben der Person dort unten in der Tiefe weiter erhalten. Wie dann aber das herausgefischte Erinnerungsfeld Goldberg erlaubt, sich noch einmal wie in der Haut von damals zu fühlen, die im Kontakt zu einem anderen Körper steht, den er damals umschlungen hält und mit dem zusammen er die Halme eines Getreidefeldes so auffällig scheitelt, dass Goldberg in dieser speziellen Verbindung vom Fahrdamm oben gut einsehbar ist. Auch Goldbergs Kinder machen bald schon Bekanntschaft mit den omnipräsenten Überwachungssystemen. Es ist jetzt 19.10 Uhr und jetzt wieder Musik. Seine Lieder sind kritisch und politisch. Diese Überwachungssysteme wirken bis tief in die körpereigenen Steuermechanismen hinein und achten darauf, dass sich auf die Dauer jede Person in den Grundzügen gleich bleibt. Bei Kindern scheint auf gleichbleibende Qualität aller Körperfunktionen und Körperteile besonders großer Wert gelegt zu werden. Die tägliche Gütekontrolle folgt strengen Maßstäben. Nicht mehr so perfekt funktioniert Goldberg. Während er ein Nickerchen macht, sind seine Lieder immer halb offen. Seine Lieder sind kritisch politisch. Es ist 19.30 Uhr und eine halbe Minute. Die halb offenen Lieder tun der äußeren und inneren Kontinuität von Goldberg, also seiner Identität, keinen Abbruch. Jedenfalls wird dadurch nicht der Bewusstseinsstrom unterbrochen und auch dessen Linearität nicht beeinträchtigt. Auch dass darin Goldberg häufig im Kreis und öfter noch rückwärts geht, stört nicht, weil innerhalb des Bewusstseinsstroms alle Bewegungsrichtungen erlaubt sind. Seine Identität bleibt in welche Richtung er auch geht immer erhalten und selbst bei einem Nickerchen, bei dem die Beziehung zu den Menschen mehrmals täglich abgebrochen wird, nimmt diese keinen Schaden. Alles klar. Er als Person bleibt intakt. Obwohl man vielleicht zugeben muss, dass Goldbergs Reproduktionsfähigkeit im Lauf der Jahre schon etwas abgenommen hat und jetzt sogar seine Keimblätter verkleben. Jetzt aber um 19.53 Uhr vor den Nachrichten noch einmal Musik. Wie Goldberg davon nicht tangiert zu werden scheint. Beim Gongschlag ist es 20 Uhr. Ungeachtet dessen fährt Goldberg in seinem Nickerchen fort und niemand kann zweifelsfrei von außen entscheiden, ob Goldberg in seinem Schlaf die 20-Uhr-Nachrichten überholt oder ob die 20-Uhr-Nachrichten ihn überholen. Und ohne dass er dafür extra aus seinem Traum erwacht, fällt von Goldberg mit dem Gongschlag ganz automatisch die Verantwortung, die er für sich und den ganzen Tag übernommen hat, ab. Wir unterbrechen hier die Nachrichten, um die Bevölkerung noch einmal zu ermahnen, ja, alle Türen und Fenster zu verschließen und im Übrigen die Kinder vollzählig und unnachgiebig von der Straße zu holen. Goldberg lässt sich durch diesen Hinweis nicht aufschrecken. Tief in seinem Traum spürt er instinktiv, dass das Kindermädchen seine Kinder schon längst zum Abendessen hereingerufen hat und dass sie nun wie er um das Radiogerät sitzen, um auf die Durchsage weiterer Direktiven zu warten. Und jetzt wieder Musik, es ist 20.20 Uhr. Und wie sie so vor dem Radiogerät sitzen, wird es im Zimmer plötzlich und viel zu früh für einen Hochsommerabend dunkel. Und hermetische schwarze Wolken ziehen auf und wie dann eine unheimliche Windstille eintritt? Doch schon im nächsten Moment schweben von rechts drei Fesselballons, wie im Trickfilm animiert, daher. Dann wenige Sekunden später rast von links eine silberne Kugel durch alle Wolkenschichten. Wieder von der ganze Himmel und auch das Zimmer quell hell werden. Und wieder von auch Goldberg und seine Kinder ganz hell und durchsichtig werden. Und wie dann sofort die Stockwerke der Häuser in sich zusammensinken und die Straßen Blasen werfen und die Menschen, die sich nicht an die Direktiven gehalten haben und in ihrer Panik auf die Balkone gerannt sind, wie diese wie Quecksilber von den ebenfalls schmelzenden Balkonen herunterschmelzen. Ganz in seinen Traum eingehüllt hat sich Goldberg nur noch diesem Ende ergeben können. Im Grunde hat er sich das Ende immer so vorgestellt. Und deswegen wundert es ihn auch kaum, dass sein Bewusstsein, was er von sich als Person bisher hatte, auch jetzt nach diesem Ende noch vorhanden ist. Und genauso wie das Ende den Erwartungen, die er von dem Ende schon immer hatte, entspricht. Genauso und erwartungsgemäß öffnet Goldberg dann am nächsten Morgen wieder seine Lieder, wohinter über Nacht und über dieses Ende hinaus sein Bewusstsein überdauert hat. Es ist 7.10 Uhr. Seine Lieder sind kritisch-politisch. Zum Auftakt jetzt wieder Musik. Wir vom Fortpflanzungsinstitut. Seitdem das Institut seine Pforten geöffnet hat, seitdem können wir uns vor Anfragen kaum mehr retten. Wir vom Fortpflanzungsinstitut. Soviel ich begriffen habe, ist durch dieses neue Institut die Fortpflanzungspraxis in einem großen Wandel ergriffen. Soviel ich begriffen habe, werden Jahrtausende alte Praktiken durch effizientere ersetzt. Kann ich mir vorstellen. Professionelle Männer werden sich widerstandslos durch professionelle Eierbefruchter ersetzen lassen. Das glaubst du doch selbst nicht. Fortpflanzungsinstitut. Im Grund genügen ja auch ein paar professionelle Eierbefruchter. Im Grund ist durch die Masse Männer sowieso schon längst alles außer Kontrolle geraten. Im Grund ist das Konzept von der Fortpflanzung sowieso im Laufe der Jahrtausende pervertiert worden. Im Grund, wie schon der Name Fortpflanzung besagt, war diese als ein mehr vegetabilischer Vorgang gedacht gewesen. Aber überhaupt nicht. Das ist nie so gewesen. Das ist nie so praktiziert worden. Nie hätten es sich die Tiere nehmen lassen. Sie nie und ich auch nicht. Überleg doch mal. Überleg doch mal, dass das auch in unserem Interesse sein könnte. Überleg doch nur, wie viel Arbeit uns durch das Institut abgenommen werden könnte. Die Zeiteinsparung. Wir könnten uns den ganzen Aufwand, die vielen Komplikationen bei der Fortpflanzung sparen. Unsere Lebensverhältnisse könnten sich enorm vereinfachen. Unsinn. Ich lass mir da nicht reinreden. Ich dulde das nicht. Das ist meine ureigenste Angelegenheit. Gerade da werde ich mir etwas vorschreiben lassen. So ein Unsinn. Ich mache mit meinem Chromosomenmaterial, was ich will. Ich lasse mir vom Institut keine Enthaltsamkeit vorschreiben, bloß weil das Institut neue Chromosomensätze für überflüssig und überholt hält. Bloß weil das Institut über alles Kontrolle gewinnen will. Das heißt doch noch lange nicht, dass dein Erbmaterial ganz verloren ginge. Das heißt es eben nicht. Du brauchst auf nichts zu verzichten. Du könntest weiter deine Chromosomen mischen, mit wem du willst. Das heißt es. Und dass das Institut dir anbietet, deine verschiedenen Chromosomenkombinationen in einem Großrechner zu speichern und für dich abrufbereit zu halten. Das heißt es. Das heißt aber auch, dass meine Chromosomen im Ehepaar mit krankhaft überzogenem Kinderwunsch zur Verfügung gestellt werden. Wir vom Institut. Wir vom Institut, wir lassen uns von hygienisch und moralisch einwandfreien Grundsätzen leiten. Wir vom Institut lehnen aus moralischen Gründen eine Überproduktion, ein zu viel an Manipulation, an Tausch und Handel mit unserem genetischen Material ab. Unser Ziel ist ein sparsamer, verantwortlicher Umgang mit dem unerschöpflichen Chromosomenmaterial. Deshalb weisen wir vom Institut auch gern auf die Vorzüge der Enthaltsamkeit hin und führen gern drastisch die Peinlichkeit von Rückholaktionen vor Augen, wenn einmal mangelhaftes Chromosomenmaterial zum Einsatz gekommen ist. Wir vom Institut sagen, dass das völlig überflüssig ist und lenken deshalb die Aufmerksamkeit unserer Kunden lieber auf die schon reichlich vorhandenen Chromosomen. Wir empfehlen unseren Kunden von diesem Material, das sich schon in einem Leben bewährt hat, Gebrauch zu machen und auf die Neuproduktion von neuem Material zu verzichten. Wir vom Institut haben ein Verfahren entwickelt, das es uns ermöglicht, alte genetische Baupläne aus Aschen und Erden wiederzugewinnen. Die Baupläne werden von den Steinchen und alten Erden abgelöst, mit denen sie sich im Lauf der Zeit verbunden haben. Dann werden sie gereinigt, bis sie wieder wie neu aussehen. Immer wenn dann ein Paar mit Kinderwunsch an uns herantritt, legen wir vom Institut einen solchen wiederaufbereiteten genetischen Bauplan in eine entsprechende Nährlösung. Und dann wird daraus in angemessener Zeit ein junger Mensch, der sich schon einmal bewährt hat und der deshalb seine Eltern nicht enttäuschen wird. Leider wird von diesem Angebot unseres Instituts noch zu wenig Gebrauch gemacht. Wir vom Institut führen das darauf zurück, dass unsere Kunden noch zu egoistisch denken und immer noch zu sehr an der Reproduktion der eigenen Person interessiert sind. Das müssen wir noch ändern. Da bedarf es von Seiten unseres Instituts noch einiger Aufklärungsarbeit. Da siehst du es. Da siehst du es. Die wollen uns alles wegnehmen. Die wollen, dass von uns nichts mehr übrig bleibt. Im Gegenteil. Gar nichts nehmen die uns weg. Gar nichts nehmen die dir weg. Ganz im Gegenteil. Nach wie vor ist es unsere vornehmste Aufgabe, und darauf ist unser Institut wirklich stolz, organische Ersatzteile zu produzieren. Mittlerweile ist unser Institut sogar in der Lage, jedes defekte menschliche Organ, jedes defekte menschliche Glied zu reproduzieren, weil es dem Institut gelungen ist, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem intakte Körperstellen dazu angeregt werden, das jeweilige defekte Organ oder Glied nachzubilden, sodass heute bereits jeder sein eigener Ersatzteilproduzent sein kann. Da hast du's, da hast du's. Niemand nimmt dir deine Potenz weg. Tok, tok. Im Gegenteil, das Fortpflanzungsinstitut macht dich sogar zusätzlich potent. Das ist doch nichts Neues. Das gibt es doch schon längst. Das ist wirklich nicht mehr neu. Es hat zu jeder Zeit Kreaturen gegeben, denen der Schwanz, wenn er ihnen abgefahren wurde, wieder nachgewachsen ist. Da ist nichts Neues dran. Auch die Sorge um den Erhalt des Tierbestands ist für uns vom Fortpflanzungsinstitut ein großes Aufgabengebiet. Wir bemühen uns sehr, den Menschen eine ausgeglichene, friedliche Koexistenz mit den Tieren zu gewährleisten. Wir sorgen dafür, dass auch in Zukunft jedem Mensch und jeder Stube zumindest eine Stubenfliege zugeteilt ist, damit der Mensch sich in sozialer Toleranz üben kann. Da hörst du's. Das Fortpflanzungsinstitut legt sogar ein ausgeprägtes soziales Verantwortungsgefühl an den Tag. Es ermöglicht dir, dass du dich unbehindert deinen eigenen Geschäften zuwenden kannst. Aber meine Fortpflanzung zähle ich auch zu meinen eigenen Geschäften. Das ist mein ureigenstes Geschäft. Und das lasse ich mir von keinem professionellen Eierbefruchter nehmen. Dieses Geschäft nimmt mir jedenfalls keiner weg. Du wirst es gar nicht merken. Es wird sich ganz langsam vollziehen, bis sich die geschlechtlichen Phasen der Frauen und Männer so perfekt zyklisch gegeneinander verschoben haben, bis es dann eines Tages endlich so weit sein wird. Dann wird eine Frau, wenn sie abends von ihren Geschäften kommt, zwar noch geschlechtlich empfinden können, ein Mann aber nicht mehr, weil ihm die Probleme seiner Geschäfte zu lang nachgehen. Morgens aber wird es umgekehrt sein. Dann wird ein Mann im Halbschlaf noch in der Lage sein, seine Männlichkeit zu spüren, nur dass die Frau dann immer schon geistig wieder bei der Arbeit sein wird. Und so ergeben sich keine Berührungspunkte mehr. Du wirst sehen, dass dieser Wandel so langsam vor sich gehen wird, und du wirst selbst davon gar nichts merken. Natürlich merke ich das und ich werde mich wehren. Ich werde meine ganze Potenz aufwenden. Ich werde sie sinnlos vergeuden. Ich werde sie vergeuden, wie ich will. Sei nicht kindisch, nimm dich nicht so wichtig. Schließlich hat das Fortpflanzungsinstitut einem wirklich einiges zu bieten. Kürzlich ist bekannt geworden, dass das Institut die genetischen Baupläne von Tizian wieder aufgefunden hat. Sie haben bei einer routinemäßigen Untersuchung der Staubwolken, die auf den städtischen Brachfeldern niedergehen, bei Probeentnahmen besonders alte Haare gefunden, bei denen sich herausgestellt hat, dass es Haupthaare von Tizian sind, die sich in der Ölfarbe eines seiner Gemälde konserviert, bis heute erhalten haben. Wäre das nichts für dich? Sei nicht kindisch. Selbstverständlich gehen wir vom Fortpflanzungsinstitut mit einem so kostbaren Material besonders verantwortungsvoll um. In solchen Fällen werden die Eltern nach besonders strengen Kriterien ausgesucht. Das sind wir dem guten Ruf unseres Instituts schuldig. Wäre das nicht was für uns? Einerseits suchen seine Augen in alle Richtungen, obwohl er ziemlich reich aussieht. Dialektik. Oder gerade weil er reich aussieht. Andererseits hört er dabei doch nie auf, geradeaus zu gehen, sodass ihm sein Diener gut folgen kann. Auf der anderen Seite sollte man die Frau nicht zu lang warten lassen. Einerseits scheint der Herr in diesem Moment den richtigen Blick hinübergeworfen zu haben, weil andererseits die Frau auf der anderen Straßenseite seinen Blick auffängt und sich beide auf die Art getroffen fühlen, dass sie einander nicht mehr auskönnen. Einerseits wird die Frau allmählich ungeduldig und will sich vom verabredeten Punkt entfernen und möchte sich treiben lassen. Darum muss der Herr jetzt unverzüglich seinen Diener zu ihr hinüberschicken, um sie aufzuhalten und um ihr seine Einladung zu überbringen. Wie man sieht, erleichtert das die Sache auf seiner Seite, während sie sich auf der Seite des Dieners kompliziert, weil der Diener, um den Auftrag ausführen zu können, die Fahrbahn überqueren muss. Auf der anderen Seite trifft die Frau, die zu lange auf den Mann gewartet hat, sobald sie sich von der Stelle bewegt, hundertprozentig wieder mit diesem zusammen, sodass es jetzt aussieht, als hätte der Mann fest damit gerechnet, weil sie jetzt ganz selbstverständlich zusammen weitergehen. Einerseits hat der Diener jetzt schon die Bürgersteigseite gewechselt. Andererseits kann man sehen, dass dort drüben der Fußgängerstrom sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, sodass der Diener einerseits Mühe hat, sich diesem Strom einzuordnen, um der Frau darin auf elegante Art die Einladung ihres Herrn zu überbringen. Und dass er andererseits alle Kraft aufwenden muss, um von dem Strom nicht mitgerissen zu werden, damit er auch wieder den Weg zurück zu seinem Herrn findet. Einerseits kann man sehen, wie sie jetzt zusammen einen Fachkollegen von ihm besuchen gehen. Andererseits sieht man schon in dem Moment, wo sie von dem Fachkollegen hereingebeten werden, dass sich die beiden von dem französischen Bett im Labor des Kollegen sehr irritieren lassen. Andererseits ist es die Frau, die sich zu Zärtlichkeiten gegenüber dem Diener hinreißen lässt. Andererseits muss man zu ihrer Entschuldigung sagen, dass dort drüben die Strömung sehr stark ist. Einerseits dürften die Zärtlichkeiten dem Herrn auf der anderen Straßenseite nicht entgangen sein, weil er jetzt plötzlich nicht mehr erwartungsvoll, sondern ärgerlich aussieht. Andererseits brennt er dadurch noch ungeduldiger darauf, von dieser Frau auch eine solche Behandlung zu erfahren. Einerseits hilft ihm sein Diener, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Andererseits verzögert der Diener dies durch sein unautorisiertes Eingehen auf die Zärtlichkeiten der Frau auf der anderen Straßenseite. Einerseits zeigt sich, dass die Frau in völliger geistiger Abwesenheit dem Fachgespräch der Männer beiwohnen kann. Do it round once. Andererseits bleibt dem Herrn des Dieners jetzt auch nichts anderes übrig, als die Rückkehr des Dieners abzuwarten und die Antwort der Frau. Auf der anderen Seite kann man als Frau gar nicht abwesend genug sein, um nicht doch noch unterschwellig das französische Bett aus dem Fachgespräch der beiden Männer herauszuhören. Andererseits scheint ihr die Einladung für die Nacht nichts auszumachen. Auch weil es jetzt auf der anderen Seite anfängt, auf die englische Art zu regnen und weil das andererseits bewirkt, dass sich nun der Mann und die Frau schleunigst von dem Fachkollegen des Mannes verabschieden. Man erwartet, dass dieser Besuch einerseits Verpflichtungen nach sich zieht und auch Verpflichtungen selbstverständlich auf der anderen Seite. Im Hinblick auf das französische Bett fühlt sich der Mann seinem Kollegen gegenüber verpflichtet. Und so sieht man jetzt, wie der Mann seine Frau als Gastgeschenk zurücklässt. Kommunikation. Andererseits weicht der Diener nicht von der Bettkante des Bett seines Herrn. Zwei. Weil er einerseits entsetzt ist über die Hand der Frau in den schütteren Haaren seines Herrn und weil er andererseits wie zu seiner Beruhigung die andere Hand der Frau im Bett seines Herrn hält. Von da, wo ich stehe, sieht man, wie die beiden sich voneinander verabschieden. Man sieht, wie er sich von ihr verabschiedet, sie sich weniger. Sie wirkt abwesend, kaum aktiv. Sie lässt sich jetzt noch einmal küssen, dreht sich dann gleich weg und geht in die Richtung zurück, aus der die beiden zusammengekommen sind. Der Mann behält die Richtung bei. Er schaut sich noch einmal nach ihr um. Er sieht, wie sie wegläuft. Wie ich sieht er ihr Hemd, das hinten aus ihrer Lederjacke hängt, und die verlegenen Haare an ihrem Hinterkopf. Ich folge ihr. Sie läuft schnell. Sie trägt Schuhe mit flachen Absätzen. Sie läuft den Fluss entlang. Wir sind bereits an der dritten Brücke vorüber. Jetzt, völlig unvermittelt, kommen ihre Hände aus den zu langen Ärmeln der Lederjacke zum Vorschein. Sie beugt die Arme ab. Sie bewegt mit kreisenden Handgelenksbewegungen ihre Hände. Diese schaufelnden Handbewegungen sind typisch für Menschen, die eine Rede in Gang bringen wollen und sich mit schöpfenden Händen helfen, den Redefluss aus ihrem Inneren herauszuheben. Es sieht für mich so aus, als nähme sie nun, nachdem wir die vierte Brücke passiert haben, ein Gespräch mit demjenigen auf, von dem sie sich vier Brücken früher mit teilnahmsloser Miene verabschiedet hat. Goldberg, ein Dutzend Täuschungen. Hörspiel von Maria Volk. Die Sprecher: Holger Tschukai, Holger Hiller, Ernst Jandl, Angelika Maiworm, Christiane Bachschmidt, Hark Bohm, Hartmut Gerken, Grace John, Eva Gelb, Sibylle Kanonika, Max Gold, Detlef Kügo und Michele Sterr. Die Musiker: The J.B. Horns, Maceo Parker, Pee Wee Ellis, Fred Wesley, Friedrich Landmann, John Sass, Roman Bunker, Robert Fripp, Farron Kelf, Lars Kurz, Mark Springer, Ulrich Basange und Thomas Simmerl. Sprachsamples: Mira Alexandra Schnorr, konzeptionelle Mitarbeit: Regina Moots. Sprachaufnahmen: Peter Urban, Günther Hess, Gerda Koch. Musikaufnahmen: Ulrich Ullmann, David Singleton und Toni Arnold. Digitalschnitt: Uta von Reken. Mischung: Ulrich Ullmann. Komposition: Ulrich Basange. Regieassistenz: Mira Alexandra Schnorr. Regie: Herbert Kapfer. Eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk 1991.